Sich finden. Sich binden an das, was man als wahr erkennt. Davon ausgehen. Eine Begegnung, eine Entdeckung, eine große Streikbewegung, ein Erdbeben. Jedes Ereignis erzeugt Wahrheit, indem es unsere Art verändert, auf der Welt zu sein. Umgekehrt hat sich eine Feststellung, die uns gleichgültig ist, die uns unverändert lässt, die zu nichts verpflichtet, noch nicht den Namen Wahrheit verdient. In jeder Geste gibt es eine unterschwellige Wahrheit, in jeder Praxis, in jeder Beziehung und in jeder Situation. Die Gewohnheit ist, dem auszuweichen, das zu verwalten, was die charakteristische Verwirrung der allermeisten in dieser Epoche produziert. In Wirklichkeit verpflichtet alles zu allem. Noch das Gefühl, in der Lüge zu leben, ist eine Wahrheit. Es geht darum, es nicht loszulassen, davon sogar auszugehen. Eine Wahrheit ist nicht eine Sicht auf die Welt, sondern das, was uns auf unreduzierbare Art mit ihr verbunden hält. Eine Wahrheit ist nichts, was man besitzt, sondern etwas, das einen trägt. Sie stellt mich her und sie löst mich auf. Sie macht mich als Individuum aus und sie zersetzt mich als solches. Sie entfernt mich von vielen und verbindet mich mit jenen, die sie erkennen. Das vereinsamte Wesen, das sich daran bindet, trifft unausweichlich auf seinesgleichen. Im Grunde genommen geht jeder aufständische Prozess von einer Wahrheit aus, von der wir nicht abrücken. Es war in Hamburg in den 1980er Jahren, wo eine Handvoll Bewohner eines besetzten Hauses entschieden hatte, dass man von nun an über ihre Leiche gehen muss, um sie zu räumen. Es gab einen belagerten Stadtteil mit Panzern und Helikoptern, tagelange Straßenschlachten, gewaltige Demonstrationen und eine Stadtregierung, die am Ende kapitulierte. Georges Guingamp, der erste Partisan in Frankreich, hatte als Ausgangspunkt 1940 nur die Sicherheit seiner Ablehnung der Besatzung. Damals war er für die kommunistische Partei nur so ein Spinner, der im Wald lebt, bis es 20.000 Spinner waren, die im Wald lebten und sie Limoges befreiten. Nicht davor zurückweichen, was jede Freundschaft an Politischem mit sich bringt. Man hat uns an eine neutrale Idee der Freundschaft gewöhnt, wie reine Zuneigung, ohne Konsequenzen. Aber jegliche Affinität ist Affinität in einer gemeinsamen Wahrheit. Jede Begegnung ist Begegnung in einer gemeinsamen Behauptung und sei es die der Zerstörung. Man verbindet sich nicht unschuldig in einer Epoche, in der an etwas festzuhalten und sich nicht von etwas abbringen zu lassen regelmäßig in die Arbeitslosigkeit führt, in der man lügen muss, um zu arbeiten und dann arbeiten muss, um die Mittel der Lüge zu behalten. Wenn sich Wesen ausgehend von einer Quantenphysik schwören würden, in allen Bereichen alle Konsequenzen zu ziehen, würden sie sich nicht auf weniger politische Weise verbinden als Genossen, die einen Kampf gegen ein Nahrungsmittel-Multi führen. Sie würden früher oder später entweder nicht erscheinen oder beim Kampf ankommen. Die Triebkräfte der Arbeiterbewegung hatten einst die Werkstätten, dann die Fabriken, um sich zu finden. Sie hatten den Streik, um sich zu zählen und die Verräter zu demaskieren. Sie hatten das Lohnverhältnis, das die Partei des Kapitals und die Partei der Arbeit gegeneinander aufbringt, um weltweit Solidaritäten und Fronten aufzuspüren. Wir haben die Totalität des sozialen Raumes, um uns zu finden. Wir haben das alltägliche Verhalten der Aufsässigkeit, um uns zu zählen und die Verräter zu demaskieren. Wir haben die Feindschaft gegenüber der Zivilisation, um weltweit Solidaritäten und Fronten aufzuspüren. Nichts von den Organisationen erwarten, allen bestehenden Milieus misstrauen und zuallererst verhindern, zu einem zu werden. Es ist nicht selten, dass man im Verlauf eines konsequenten Austritts den Organisationen begegnet, politischen, gewerkschaftlichen, humanitären, vereinten etc. Es kann sogar vorkommen, dass man einigen aufrichtigen, aber hoffnungslosen oder enthusiastischen, aber durchtriebenen Wesen begegnet. Der Reiz der Organisationen besteht in ihrer augenscheinlichen Beschaffenheit. Sie haben eine Geschichte, einen Sitz, einen Namen, Mittel, einen Chef, eine Strategie und einen Diskurs. Nichtsdestotrotz sind sie leere Architekturen, die der Respekt vor ihren heroischen Ursprüngen nur mühsam mit Leben zu füllen vermag. In allen Dingen, wie auf jeder internen Ebene, kümmern sie sich zuerst um das Überleben als Organisation und um nichts anderes. Ihr wiederholter Verrat also hat sie am meisten von der Verbindung zu ihrer Basis entfremdet. Dann trifft man dort manchmal schätzenswerte Wesen. Aber das in der Begegnung enthaltene Versprechen kann nur außerhalb der Organisation verwirklicht werden und, notwendigerweise, gegen sie. Viel fürchterlicher noch sind die Milieus mit ihrer weichen Struktur, ihrem Getratsche und ihren informellen Hierarchien. Alle Milieus sind zu fliehen. Jedes einzelne von ihnen ist beauftragt, eine Wahrheit zu neutralisieren. Die literarischen Milieus sind da, die Offenkundigkeiten der Schriften zu ersticken. Die libertären Milieus, die der direkten Aktion. Die naturwissenschaftlichen Milieus, um zurückzuhalten, was ihre Forschungen ab heute für die allermeisten mit sich bringen. Die sportlichen Milieus, um die verschiedenen Lebensformen in ihren Sporthallen zu halten, welche die verschiedenen Sportarten hervorbringen könnten. Insbesondere zu fliehen sind die kulturellen und politischen Milieus. Sie sind die zwei Hospize, in denen traditionellerweise alles revolutionäre Verlangen zerschellt. Die Aufgabe der kulturellen Milieus besteht darin, alle aufkeimenden Intensitäten aufzuspüren und den Sinn dessen, was ihr tut, zu unterschlagen, durch das Ausstellen. Die Aufgabe der politischen Milieus, euch die Energie wegzunehmen, es zu tun. Die politischen Milieus erstrecken ihre diffusen Netzwerke über das ganze französische Territorium und stehen jeglichem revolutionären Werden im Weg. Sie sind nur Träger der Anzahl ihrer Niederlagen und der daraus erwachsenen Bitterkeit. Ihr Verschleiß genauso wie ihr Übermaß an Ohnmacht hat sie unfähig gemacht, die Möglichkeiten der Gegenwart aufzugreifen. Außerdem wird dort viel zu viel geredet, um eine unglückliche Passivität einzurichten, was sie polizeilich unsicher macht. So wie es vergeblich ist, von ihnen etwas zu erhoffen, ist es dumm, von ihrer Sklerose enttäuscht zu sein. Es reicht, sie verrecken zu lassen. Alle Milieus sind konterrevolutionär, da ihr einziges Anliegen der Erhalt ihrer miesen Bequemlichkeit ist. Sich als Kommunen zusammentun. Die Kommune ist, was passiert, wenn Wesen sich finden, sich verstehen und entscheiden, gemeinsam voranzuschreiten. Die Kommune entscheidet sich vielleicht in dem Moment, wo es Brauch ist, sich zu trennen. Sie ist die Freude des Zusammentreffens, die ihre unerlässliche Erstickung überlebt. Sie ist, was bewirkt, dass wir sagen und dass dies ein Ereignis ist. Das Seltsame ist nicht, dass Wesen, die sich verstehen, eine Kommune bilden, sondern dass sie getrennt bleiben. Warum können sich Kommunen nicht ins Unendliche vermehren? In jeder Fabrik, in jeder Straße, in jedem Dorf, in jeder Schule. Endlich die Herrschaft des Basiskomitees. Kommunen aber, die akzeptieren würden, zu sein, was sie sind, wo sie sind. Und möglicherweise eine Vielfalt von Kommunen, welche die Institutionen des Staates ersetzen würden. Die Familie, die Schule, die Gewerkschaft, den Sportverein etc. Kommunen, die sich nicht fürchten würden, sich neben ihren rein politischen Aktivitäten für das materielle und emotionale Überleben eines jeden ihrer Mitglieder zu organisieren und für all die Verlorenen, die sie umgeben. Kommunen, die sich, anders als es Kollektive im Allgemeinen tun, nicht über ein Drinnen und Draußen definieren, sondern über die Dichte der Beziehungen in ihrem Inneren, nicht über die Personen, die sie zusammensetzten, sondern über den Geist, der sie treibt. Eine Kommune bildet sich jedes Mal, wenn einige, befreit von der individuellen Zwangsjacke, sich entscheiden, nur auf sich selbst zu zählen und ihre Kraft an der Realität zu messen. Jeder wilde Streik ist eine Kommune. Jedes kollektiv besetzte Haus, das auf einer klaren Basis steht, ist eine Kommune. Die Aktionskomitees von 68 waren Kommunen, so wie es die Cimarrones geflohener Sklaven in den Vereinigten Staaten waren oder Radio Alice in Bologna im Jahre 1977. Jede Kommune will sich selbst die Basis sein. Sie will die Frage der Bedürfnisse auflösen. Sie will gleichzeitig mit jeglicher wirtschaftlichen Abhängigkeit jede politische Unterwerfung zerschlagen. Und sie degeneriert zum Milieu, sobald sie den Kontakt zu den Wahrheiten verliert, die sie begründen. Es gibt allerlei Kommunen, die weder die Zahl noch die Mittel noch den richtigen Moment, der nie kommen wird, abwarten, um sich zu organisieren.